Meine liebe Therese, stellen Sie sich vor, als ich gestern, nachdem ich Sie mit meinem Besuch zur Genüge gelangweilt hatte, nach Hause kam... Sie sind Maler? ...traf ich hier einen englischen Milord an. Malen Sie Porträts? Yes, Milord. Und die Hände? Yes, Milord. Die Füße auch. Sehr gut. Wollen Sie ein Porträt von mir machen? Von Ihnen? Ja, warum denn nicht? Warum zum Teufel wenden Sie sich nicht an Fräulein Jacques? Oh. Sie und er. Hörspiel nach einem Roman von Georges Sand. Bearbeitung Maria Franziska Schüller. Komposition David Graham. Regie Angeli Backhausen. Erster Teil. Denken Sie nur, Therese, er sagte dreimal O. Dann bat er mich um Ihre Anschrift, schon war er auf und davon, ohne die geringste Erklärung abzugeben. Ach, meine liebe Freundin, wenn Sie gehört hätten, was ich ihm alles über Sie gesagt habe, als er schon weggegangen war. Sie wissen, dass Sie für mich nicht Fräulein Jacques sind, die Porträts malt, die gut getroffen und sehr beliebt sind, sondern ein überragender Mensch, als Frau verkleidet, der... ohne jemals auf der Akademie gewesen zu sein, fähig ist, in einer Porträtbüste den ganzen Körper und die ganze Seele einzufangen. Zunächst, mein lieber Laurent, zu Ihrem Engländer, der Amerikaner ist. Und im Übrigen gerade hier... Doch ich schweige, lieber. Sie mögen es nicht, dass man Ihnen sagt, was man von Ihnen denkt. Sie tun so, als hielten Sie das alles nur für Komplimente. Sie sind doch sehr stolz, Therese. Und da ich Sie zu meinem großen Bedauern weder heute Abend noch vermutlich morgen sehen werde, muss ich Ihnen sagen, dass Sie auf jeden Fall Unrecht daran tun, sein Porträt nicht malen zu wollen. Er hätte es sich etwas kosten lassen. Und bei einem Amerikaner wie Dick Palmer bedeutet das viele Banknoten, die Sie nötig brauchen. Eben um keine Dummheiten mehr zu machen, um nicht immer wieder dem Kartenspiel zu verfallen in der Hoffnung auf den großen Glückswurf, den Menschen mit Fantasie doch niemals erzielen. Denn Menschen mit Fantasie können nicht spielen. Ich habe mich mit besagtem Herrn Palmer für den Abend verabredet. Heute werde ich Sie also nicht sehen. Notgedrungen werde ich also heute Abend irgendeine fürchterliche Dummheit begehen müssen. Er soll mir helfen, Ihnen gegenüber seine Sache zu vertreten, damit er Ihre Zusage mitnehmen kann. In zwei Stunden fahre ich zu einem Fest auf dem Land. Wie man mir versichert, soll viel Jugend und Schönheit dort sein. Da ich mich so töricht und so nichtig fühle, wenn ich Sie nicht sehen darf, muss ich mich unbedingt betäuben, auch auf die Gefahr hin, Sie zu erzürnen. Doch seien Sie ganz beruhigt. Ich werde Ihnen nicht erzählen, wie ich meinen Abend verbracht habe. Sicher wäre ich lieber in Ihrem großen Atelier herumspaziert und hätte in Ihrem kleinen lila Salon dummes und Zeug geschwätzt. Und nun, mein lieber Laurent, wenn wir uns jetzt zwei Tage nicht sehen... so vertreiben Sie sich die Zeit so gut Sie doch können. Sie genießen ja den ganzen Abend lang die liebliche Musik des angloamerikanischen Tonfalls. Ach, Dick heißt er, dieser gute es Herr Palmer. Es dürfte Ihnen nicht schwerfallen. Sie kennen viele geistreiche ich Leute. Ich dachte immer, Dick sei die Koseform von Richard. Und Sie verkehren in den besten Kreisen. Ich dagegen bin nur eine alte Moralpredigerin, die Sie sehr gern hat. Die Sie beschwört, nicht jeden Abend so spät zu Bett zu gehen. Und Ihnen rät sich weder Exzessen noch irgendwelchen Ausschweifungen hinzugeben. Dazu haben Sie einfach nicht das Recht. Genie verpflichtet. Warum verschließt sie mir für zwei Tage ihre Türe? Woher kennt sie diesen Palmer so gut? Wieso hat er mich um ihre Anschrift gebeten? Um mir etwas vorzumachen? Pardon. Warum sollte Therese mir etwas vormachen? Ich bin nicht ihr Geliebter. Pardon, verehrter Laurent, ich weiß, Sie wollen nach Montmorency rausfahren. Ich habe keinerlei Anrecht auf Sie. Ich komme auch nur auf einen Sprung. Oh, Mercure. Verzeihung, ich war in Gedanken. Ich wollte Sie nur um eine Adresse bitten, und zwar um die von Fräulein Jacques. Wie bitte? Was zum Teufel wollen Sie von Fräulein Jacques? Ich? Nichts. Das heißt, doch, ich möchte Sie gern kennenlernen. Ich kenne Sie ja nur vom Sehen und Hören sagen. Nach der Anschrift aber frage ich für jemanden, der sich gern malen lassen möchte. Sie kennen Fräulein Jacques vom Sehen? Ja. Und? Sehen Sie sie häufig? Ab und an. Dann sind Sie also Ihr Freund. Ernsthaft? Na schön, ja. Ein wenig. Warum lachen Sie? Weil ich kein Wort davon glaube. Mit 24 ist man nicht der ernsthafte Freund einer Frau, die jung und schön ist. Unsinn. Weder ist sie so jung noch so schön, wie Sie sagen. Sie ist mindestens 5 Jahre älter als ich. Aber wer weiß das schon so genau. Sie ist eine gute Freundin. Recht angenehm anzuschauen, weiter nichts. Dennoch gehört sie zu einem Typ, den ich gar nicht schätze. Und ich muss mich zwingen, ihr nachzusehen, dass sie blond ist. Blondinen mag ich nur in der Malerei. So blond ist sie nun auch wieder nicht. Sie hat schwarze, sanfte Augen, ihr Haar ist weder braun noch blond und sie versteht sich darauf, es in ganz besonderer Weise zu frisieren. Übrigens, steht ihr das? Sie sieht aus wie eine gutmütige Sphinx. Das ist ein hübsches Wort, aber... Sie persönlich, mögen Sie denn große Frauen? Sie ist nicht sehr groß. Sie hat kleine Füße und kleine Hände. Sie ist eine richtige Frau. Ich habe sie mir genau angeschaut, weil ich in sie verliebt bin. Sieh mal eine an. Wie kommen Sie denn dazu? Ihnen macht das doch wohl nichts aus, da sie Ihnen als Frau nicht besonders gefällt. Mein Lieber, und wenn sie mir gefiele, es wäre genau dasselbe. In diesem Fall würde ich es vorziehen, mich mit ihr besser zu stellen als augenblicklich. Aber verliebt wäre ich nicht. Das ist ein Zustand, von dem ich nichts halte. Folglich wäre ich auch nicht eifersüchtig. Führen Sie Ihren Vorsatz unverdrossen aus, wenn es Ihnen denn so beliebt. Ich? Ja, wenn sich die Gelegenheit bietet. Aber ich habe keine Zeit, sie zu suchen. Und im Grunde lebe ich wie Sie, Laurent, in einer Welt, wo es an Vergnügungen und Freuden nicht mangelt. Doch da wir schon von dieser Frau sprechen und sie kennen, so sagen Sie mir doch, und das ist meinerseits reine Neugier, ob sie nun Witwe ist oder... Oder was? Ich wollte sagen, ob sie die Witwe eines Liebhabers ist oder die eines Ehemannes. Ich habe keine Ahnung. Nicht möglich. Ehrenwort. Ich habe sie nie danach gefragt. Das ist mir auch völlig gleichgültig. Wissen Sie, was über sie geredet wird? Nein, darum kümmere ich mich überhaupt nicht. Was wird denn geredet? Sehen Sie, nun kümmern Sie sich doch darum. Es heißt, Sie seien mit einem reichen Mann von Stand verheiratet gewesen. Verheiratet? Richtig gehend verheiratet. Vor dem Standesbeamten und dem Priester. Dummes Zeug. Sie würde seinen Namen und seinen Titel tragen. Das ist es ja eben. Dahinter steckt ein Geheimnis. Wenn ich Zeit habe, werde ich versuchen, es herauszubekommen und Ihnen dann mitteilen. Es heißt, sie habe soweit bekannt keinen Liebhaber, obwohl sie ein sehr freies Leben führt. Übrigens müssten Sie das doch am besten wissen. Darüber weiß ich gar nichts. Nein, sowas. Nun hören Sie mir mal zu. Glauben Sie womöglich, ich brächte meine Tage damit zu, die Frauen zu beobachten und auszuhorchen? Schließlich bummle ich für meine Person nicht so viel herum wie Sie. Ich finde, das Leben ist sehr kurz, will man leben und arbeiten. Leben, da will ich nichts sagen. Sie scheinen in vollen Zügen zu leben. Was das Arbeiten anlangt, so heißt es, Sie arbeiteten nicht genug. Sieh mal an, was haben Sie denn dort? Lassen Sie mal sehen. Nein, das ist nichts. Ja, aber gewiss doch, dieser Kopf dort. Ich habe nichts Neues angefangen. Sehr schön, Teufel noch mal. Nun lassen Sie mich schon sehen, oder Sie kommen in der nächsten Kunstausstellung schlecht weg. Dazu sind Sie durchaus imstande. Ja, wenn Sie es drauf anlegen. Aber dieser Kopf da, der ist einfach ganz herrlich und verdient unbedingt Bewunderung. Was soll das geben? Weiß ich es. Soll ich es Ihnen sagen? Sie würden mir einen Gefallen tun. Machen Sie daraus eine Sibylle. Sie putzen sie fein heraus, ganz wie Sie wollen, das verpflichtet zu nichts. Sieh mal eine an. Das ist eine Idee. Außerdem wird diejenige, der sie ähnelt, nicht kompromittiert. Das soll jemandem ähneln? Wahrhaftig, Sie Witzbold. Glauben Sie vielleicht, ich würde Sie nicht erkennen? Nun hören Sie aber auf, mein Lieber. Sie wollen sich wohl über mich lustig machen, wenn Sie alles abstreiten, selbst die klarsten Dinge. Sie sind der Liebhaber jener Gestalt dort. Zum Beweis, dass dem nicht so ist, fahre ich jetzt nach Montmorency. Das beweist noch gar nichts. Seien Sie versichert, Parma. Ich werde mein Möglichstes tun. Pardon, Madame. Darf ich Monsieur Laurent de Fauvel melden? Oh. Was Sie hier? Heute Abend habe ich nicht mehr mit Ihnen gerechnet. Ach, Sie hätten sich schnell damit abgefunden. Und ich glaube, ich störe hier ein reizendes Tête-à-Tête. Umso grausamer von Ihnen, zumal Sie mir ja ganz offenbar dazu verholfen haben. Soll ich wieder gehen? Nein, bleiben Sie. Ich nehme es auf mich, Sie zu ertragen. Monsieur de Fauvel, ich bin froh, Sie hier zu sehen. Wieso froh? Ich bin froh, weil ich mag Sie. Und ich bewundere Sie sehr. Pardon. Therese, bevor wir es vergessen. Hier der Brief. Wenn Sie antworten wollen. Ich habe eine Postgelegenheit nach Havanna. Danke, but I won't answer. Was ist das für ein Brief? Sie überfliegt ihn nur. Lässt ihn schnell verschwinden. Ah, in der kleinen Kommode liegen auch meine Briefe. Sie legt mich dort in buntem Durcheinander mit ihren ausgedienten Liebhabern ab. Laurent, was schauen Sie so entgeistert? Sie sind also Amerikanerin? Ich? Habe ich Ihnen denn nicht gesagt, dass ich die Ehre habe, eine Landsmännin von Ihnen zu sein? Ja, aber nur weil Sie so gut Englisch sprechen. Ach, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Sie sind neugierig und möchten wissen, ob ich Dick Palmer seit gestern oder schon seit langem kenne. Na schön, fragen Sie ihn doch. Ich verstehe Ihre Neugierde. Sie müssen mich gar nicht fragen. Ich habe Therese schon gekannt, als sie noch sehr jung war. Ich bin sozusagen ein guter Bekannter Ihrer Familie. Monsieur Palmer, warum zum Teufel bestehen Sie dann so hartnäckig darauf, dass ich Ihnen das Porträt erstelle? Hm? Sie wissen, dass Fräulein Jacques ganz gewiss etwas Ausgezeichnetes daraus machen würde. Aber sie schlägt es mir ab. Und ich weiß nicht, warum. Meiner Mutter, die eine Schwäche für mich hat und mich für schön hält, habe ich ein Porträt von Meisterhand versprochen. Und wenn es zu realistisch ist, wird sie niemals finden, es sei gut getroffen. Und aus diesem Grunde habe ich mich an Sie gewandt, als an einen idealistischen Meister. Wenn Sie ablehnen, dann bleibt mir der Kummer meiner Mutter, keine Freude bereiten zu können. Oder aber die Mühe, weiter suchen zu müssen. Da brauchen Sie nicht lange zu suchen. Es gibt so viele, die befähigter sind als ich. Das kann ich nicht finden. Doch selbst wenn dem so wäre, ist damit noch nicht gesagt, dass jemand sofort Zeit dafür hat. Und ich habe Eile, das Porträt loszuschicken. Es ist für meinen Geburtstag in 4 Monaten gedacht und der Transport allein dauert ungefähr 2 Monate. Das heißt also, Laurent, dass Sie dieses Porträt spätestens in 6 Wochen fertig haben müssen. Und da ich weiß, wie lange Sie brauchen, sollten Sie morgen damit anfangen. Also, abgemacht. Versprochen, nicht wahr? Ich gebe mich geschlagen. Therese hat einen guten Einfluss auf Sie. Übrigens, über Geld rede ich grundsätzlich nie. Die Bedingungen setzt Fräulein Jacques fest. Ich mische mich da nicht ein. Passt es Ihnen morgen? Um 11? Um 11. Wunderbar. Oh, es wird Zeit. Ich darf mich verabschieden. Monsieur? Therese? Ah. Auf bald, mein Lieber. An. Er gibt dir brav die Hand. Soll ich nicht auch gehen? Das ist nicht notwendig. Also, bis morgen. Bis morgen, Monsieur de Fauvel. Ich freue mich. Laurent, jetzt, wo wir allein sind, muss ich mit Ihnen schimpfen. Wie ich höre, arbeiten Sie nicht. Und um mich zum Arbeiten zu zwingen, haben Sie mir also das Porträt von Palmer wie eine Pistole auf die Brust gesetzt. Na schön, warum auch nicht? Therese, Sie sind gütig, das weiß ich. Sie wollen mich gegen meinen Willen dazu bringen, dass ich mir meinen Lebensunterhalt verdiene. Hören Sie, mein lieber Laurent, wir wollen offen miteinander sprechen. Ich empfinde große Freundschaft für Sie. Darauf bin ich sehr stolz. Aber ich tauge nicht zum guten Freund, Therese. An die Freundschaft glaube ich so wenig wie an die Liebe zwischen einer Frau und einem Mann. Ich weiß. Sie bilden sich etwas darauf ein, verbraucht und verderbt zu sein, aber mich können Sie damit überhaupt nicht beeindrucken. Heutzutage ist das eine weit verbreitete Mode. Bei Ihnen jedoch ist es eine echte und schmerzvolle Krankheit, die aber vorübergehen wird, sobald Sie nur selbst wollen. Sie sind ein Mann mit Herz. Und zwar genau deshalb, weil sie an der Leere ihres Herzens leiden. Es wird eine Frau kommen, die es erfüllt und ausfüllt, wenn sie sich darauf versteht, und sie gewähren lassen. Aber das gehört nicht zu meinem Thema. Ich spreche zu dem Künstler. Der Mensch in ihnen ist nur deshalb unglücklich, weil der Künstler mit sich selbst nicht zufrieden ist. Sie täuschen sich, Therese. Das Gegenteil trifft zu. Der Mensch leidet an dem Künstler und erstickt ihn. Dieser Riesendämon, Künstler, ist mir eine tägliche Qual. Er lässt mich nicht schlafen, nicht zur Besinnung kommen. Er beherrscht mein Leben, indem er mir mit der Geburtszange seines Willens Stück für Stück halbtote Mäuse entreißt. Therese, also ist es doch viel besser, ich gebe mich einfach allen möglichen Ausschweifungen hin und töte diesen bohrenden Wurm in mir ab, den andere bescheiden ihre Eingebung nennen und der für mich ganz einfach mein Gebrechen ist. Dann ist es also beschlossene Sache, dass Sie am Selbstmord Ihres Verstandes arbeiten? Also verachten Sie mich? Nein, ich bedauere Sie. Ach, meine arme, liebe Freundin. Sie tun recht daran, Mitleid mit mir zu haben, denn ich brauche es. Ich bin unglücklich. Sehen Sie. So unglücklich, dass ich mich scheue, es auszusprechen. Dieses unbestimmte Etwas, das ich an der Stelle des Herzens in meiner Brust habe, verlangt unaufhörlich nach irgendeinem anderen Etwas. Und ich weiß nicht, was ich ihm geben soll, um es zu beschwichtigen. Ich liebe Gott und ich glaube nicht an ihn. Ich liebe alle Frauen und ich verachte sie allesamt. Ihnen kann ich das sagen, Ihnen, meiner Gefährtin und meinem Freund. Was wird bloß aus mir werden, Therese, wenn Sie kein Mitleid mit mir haben? Gewiss doch, ich habe Mitleid, mein armes Kind. Doch was nützt Ihnen das schon? Wenn Sie mich lieben könnten, Therese, haben Sie mir nicht erlaubt, Ihnen so etwas wie ein Freund zu sein? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich Sie liebe. Sie haben mir geantwortet, an die Freundschaft einer Frau könnten Sie nicht glauben. Ach, Therese, Sie haben mir schon einmal gesagt, ich sei wie eine Gefängnismauer. Dabei haben Sie nur eins vergessen, und zwar, dass hinter dieser Mauer ein Gefangener sitzt. Wenn ich fähig wäre, die Türe zu öffnen. Was hilft es mir, dass ich die Mauern meines Gefängnisses mit fantastischen Malereien beschmiert habe, wenn doch nirgends das Wort Leben steht? Und noch sind Sie im Alter der Fantasie. Doch bald kommen Sie in das Alter der Einsicht. Wollen Sie keine Fortschritte machen? Liegt es an mir, ob ich welche mache? Ja, wenn Sie nicht weiter daran arbeiten, das Gleichgewicht Ihrer Fähigkeiten zu halten. Sie werden mich nicht davon überzeugen, dass die Erschöpfung das Heilmittel gegen das Fieber ist. Sie ist die unvermeidliche Folge davon. Welches Fiebermittel empfehlen Sie mir also? Ich weiß nicht. Vielleicht die Ehe? Entsetzlich! Es sei denn mit Ihnen, Therese. Das ist mir eine Idee. Reizend. Aber vollkommen unmöglich. Ach, ja, richtig. Das ist das Wort meines Lebens. Unmöglich. Diesen Feind kennen Sie nicht, Therese. Sie lieben still und ruhig. Sie haben einen Liebhaber oder Freund, der nicht eifersüchtig ist, weil er Sie als kalt oder vernünftig kennt. Dabei fällt mir auf, dass die Zeit vergeht. Und dass draußen vielleicht zahllose Verehrer stehen und darauf warten, dass ich gehe. Was sagen Sie da? Sind Sie wahnsinnig? Zuweilen ja. Erklären Sie mir Ihren Anfall, wenn Sie nicht wollen, dass ich an Ihrer Freundschaft zweifle. Therese, sagen Sie mir, dass Sie einen Geliebten haben und dass Herr Palmer dieser Liebhaber ist. Und ich werde Sie um Verzeihung bitten für einen Anfall von Torheit. Und Sie werden mir niemals mehr etwas vorzuwerfen haben. Im Ernst. Wollen Sie, dass ich Ihr Freund bin? Trotz aller meiner Prallereien fühle ich, dass ich dieses brauche und dass ich dazu auch fähig bin. Seien Sie aufrichtig mir gegenüber. Das ist alles, worum ich Sie bitte. Laurent, Sie sprechen mit mir wie mit einem koketten Frauenzimmer, das versuchen möchte, Sie festzuhalten und einen Fehltritt zu beichten hat. Diese Situation kann ich nicht hinnehmen. Sie kommt mir einfach nicht zu. Herr Palmer ist und wird für mich immer nur ein hochgeschätzter Freund sein, den ich seit langem aus den Augen verloren hatte. So viel muss ich Ihnen sagen, aber darüber hinaus nichts mehr. Es ist also nicht Ihre Sache, mich auszufragen. Vielmehr ist es an Ihnen, mir Rede und Antwort zu stehen. Warum spionieren Sie mir nach? Was ist das für ein Anfall von Torheit, den ich verstehen und über den ich urteilen soll? Der Ton, in dem Sie mit mir sprechen, ist nicht ermutigend. Warum sollte ich denn beichten, da Sie nicht geruhen, mich als guten Freund zu behandeln und mir Vertrauen zu schenken? Gut. Das ist mir Beweis genug, dass Sie die Achtung, die ich Ihnen entgegengebracht habe, nicht verdienen. Und dass Sie diese auch in keiner Weise erwidert haben. Sie werfen mich also hinaus? Und zwischen uns ist es aus? Es ist aus. Und adieu. Adieu. Therese? Was haben Sie vergessen? Ich habe vergessen, Ihnen die Wahrheit zu sagen. Ich will Sie nicht mehr hören. Und doch haben Sie mich vorhin darum gebeten. Ich dachte, Sie könnten sie von sich aus sagen. Therese, glauben Sie denn, es sei für einen Mann in meinem Alter möglich, Sie zu sehen, ohne in Sie verliebt zu sein? Verliebt? Als Sie mir sagten, Sie könnten sich nicht in eine einzige Frau verlieben, wollten Sie mich wohl zum Besten halten? Nein. Ist das meine Schuld, dass ich 24 Jahre alt bin und Sie schön sind? Bin ich denn noch schön? Ich hatte gehofft, nein. Ich weiß nicht so recht. Zuerst fand ich es nicht und dann habe ich Sie eines Tages doch so gesehen. Ich habe versucht, mich dagegen zu wehren und davon abzulenken. Wenn ich von Ihnen spreche, dann sage ich, Sie seien nicht jung und die Farbe Ihrer Haare gefalle mir nicht. Ich verkünde, Sie seien meine große Gefährtin, das heißt mein Bruder. Und ich habe das Gefühl, ehrlich zu sein, wenn ich das sage. Und dann weht irgendein Frühlingshauch durch den Winter meines törichten Herzens und ich bilde mir ein, Sie seien es, die in mir zubläst. Ja, wahrhaftig, Sie sind es auch, Therese. Sie mit Ihrem Kult um das, was Sie die echte Liebe nennen. Das stimmt nachdenklich, ob man will oder nicht. Ich glaube, da irren Sie sich. Ich spreche nie von Liebe. Ja, ich weiß. In dieser Hinsicht haben Sie eine vorgefasste Meinung. Irgendwo haben Sie gelesen, von Liebe zu sprechen bedeutet schon, Liebe zu schenken oder zu nehmen. Doch Ihr Schweigen ist von großer Beredsamkeit. Ihre Zurückhaltung macht fiebrig und Ihre übertriebene Vorsicht übt einen teuflischen Reiz aus. Wenn das so ist, dann sehen wir uns besser nicht mehr. Warum nicht? Was macht es Ihnen schon aus, dass ich ein paar schlaflose Nächte gehabt habe? Da es doch nur an Ihnen liegt, mich wieder so ruhig werden zu lassen, wie ich vorher war. Was muss ich dafür tun? Das, worum ich Sie gebeten habe. Geben Sie zu, dass Sie jemandem angehören. Ich werde es mir gesagt sein lassen und da ich sehr stolz bin, werde ich geheilt sein. Als hätte mich der Zauberstab einer Fee berührt. Und wenn ich Ihnen sage, dass ich keinem angehöre, weil ich niemanden mehr lieben will, genügt Ihnen das nicht? Nein. Ich wäre so töricht zu glauben, Sie könnten Ihre Meinung ändern. Ach, na schön. Sie sollen geheilt werden. Und nun geben Sie mir eine Freundschaft zurück, die mich stolz machte, anstelle einer Liebe, die mich erröten ließe. Ich liebe jemanden. Das genügt nicht, Therese. Sie müssen mir sagen, dass Sie ihm angehören. Sonst würden Sie glauben, dieser jemand, das seien Sie selbst, nicht wahr? Nun, denn ich habe einen Liebhaber. Sind Sie nun zufrieden? Voll und ganz. Und sehen Sie, ich küsse Ihre Hand, um Ihnen für Ihre Offenheit zu danken. Machen Sie das Maß Ihrer Güte voll und sagen Sie mir, dass es Parma ist. Das ist ganz unmöglich. Ich müsste lügen. Daraus werde ich nicht klug. Es ist niemand, den Sie kennen. Es ist eine Person, die nicht hier ist. Die jedoch ab und zu kommt. Anscheinend. Danke. Danke, Therese. Jetzt stehe ich wieder fest auf den Beinen. Ich weiß, wer Sie sind und wer ich bin. Und wenn ich alles sagen darf, ich glaube, ich liebe Sie so noch mehr. Nun sind Sie eine Frau und keine Sphinx mehr. Ach, hätten Sie doch früher gesprochen. Diese Leidenschaft hat Sie wohl ziemlich mitgenommen. Ach, nein. Oder doch. Vielleicht. In 10 Jahren, Therese, kann ich es Ihnen sagen und wir werden darüber zusammen lachen. Abgemacht. Guten Abend. So. Schauen Sie sich Ihr Bildnis an. Oh. Ich finde, Sie dichten mir mehr Schönheit an, als ich verdient habe. Aber genau damit werden Sie meiner Mutter große Freude bereiten. Und sie wird sagen, Besser hätte man Ihren Sohn nicht treffen können. Es ist spät geworden. Aber lassen Sie uns noch ein wenig plaudern. Mit dem größten Vergnügen. Bitte. Zigarre? Gerne. Aha. Ich fahre morgen nach Italien. Und ich möchte Sie nicht verlassen, ohne mit Ihnen über eine delikate Angelegenheit gesprochen zu haben. So delikat, dass ich, falls Sie mich unterbrechen, befürchten muss, ich könnte auf Französisch nicht mehr die passenden Worte finden, um alles richtig zu erklären. Ich schwöre Ihnen, ich bleibe stumm wie ein Grab. Sie lieben Fräulein Jacques. Und ich glaube, sie liebt sie auch. Vielleicht sind Sie ihr Geliebter. Wenn Sie es noch nicht sind, so steht für mich fest, dass Sie es sein werden. Parma, das kann ich bitte nicht... Bitte, Laurent. Sie haben versprochen, nichts zu sagen. Sie verdienen die Ehre, die ich Ihnen zuschreibe. Doch ich fürchte, Sie wissen nicht so genau, dass zwar Ihre Liebe eine Auszeichnung für Therese darstellt, die Ihrige Sie jedoch gleichermaßen auszeichnet. Ich muss das befürchten aufgrund der Fragen, die Sie mir über Therese gestellt haben. Das zeigt mir, dass Sie nichts wissen. Und ich, der ich alles weiß, will Ihnen nun alles sagen, damit Ihre Zuneigung für Fräulein Jacques sich auf die Hochachtung und die Verehrung gründet, die sie verdient. Halt, Palmer. Geschieht das mit Erlaubnis oder im Auftrag von Fräulein Jacques, dass Sie mir Ihr Leben erzählen wollen? Weder das eine noch das andere. Ich möchte nur das wissen, was auch Therese mich wissen lassen will. Gut. Sehr gut. Doch wenn das, was ich Ihnen zu sagen habe, Sie von jedem Verdacht freispricht? Warum verbirgt Sie es dann? Aus Großmut gegenüber den anderen. Na schön. Dann reden Sie. Ich werde keinen Namen nennen. Nur so viel, dass in einer großen Stadt in Frankreich ein Bankier lebte, der die Erzieherin seiner Tochter verführte. Aus dieser Verbindung stammte ein uneheliches Mädchen. Und dieses Mädchen ist Therese. Ihre Mutter wurde mit guten Einkünften ausgestattet und verheiratet. Therese in eine Klosterschule gesteckt, bis der Bankier auch seine uneheliche Tochter verheiratete. Also ist sie verheiratet, nicht verwitwet? Geduld. Sie ist verheiratet und sie ist es auch wieder nicht. Sie werden sehen. Therese war 15 Jahre alt, als ihr Vater, dieser mit mir befreundete Bankier, mich um Auskünfte über einen jungen adligen Portugiesen bat. Ich kannte ihn nicht näher und enthielt mich jeden Urteils. Er war sehr gewinnend. Doch seinem Gesicht hätte ich nicht so recht getraut. Ich musste nach Russland reisen. Als ich zurückkam, war der Bankier einem plötzlichen Schlaganfall erlegen und Therese mit diesem Unbekannten, diesem Wahnsinnigen, um nicht zu sagen, diesem Nichtswürdigen, verheiratet. Was hat der Therese angetan? Gemach, lieber Laurent. Dieser Mann war schon verheiratet, in den Kolonien, als er die beispiellose Unverschämtheit besaß, um Therese anzuhalten. Genau in dem Augenblick, als Therese Mutter wurde, erschien bei ihr eine aufgebrachte Frau, die ihre Rechte zurückforderte und einen Skandal zu inszenieren drohte. Dies war die erste, die einzig legitime Frau des Grafen. Therese bewies einen nicht alltäglichen Mut. Sie beruhigte die Unglückliche und erreichte von ihr, dass sie keinerlei Prozess anstrengte. Und bei dem Grafen bewirkte sie, dass er seine Frau wieder aufnahm und mit ihr nach Havanna zurückfuhr. Und das Kind? Es kam zu herzzerreißenden Auseinandersetzungen, zu unglaublichen Szenen, in denen Therese sich mit einer Kraft und einer Energie verteidigte, die weit über ihr Alter hinausging. Aber wenn eine Frau wie eine Heldin handelt, dann tut sie das nicht halb. Zum Schluss trug sie den Sieg davon. Sie behielt ihr Kind, verjagte aus eigener Kraft den Schuldigen und sah ihn mit ihrer Rivalin abreisen. Therese wechselte das Land und den Namen, fest entschlossen, von den wenigen Menschen, die sie gekannt hatte, vergessen zu werden. Sie hing so sehr an diesem Kind, dass sie glaubte, mit ihm zusammen über alles sich hinwegtrösten zu können. Doch dieses letzte ihr verbliebene Glück, das sollte nicht lange dauern. Palmer, Sie treiben mich zum Wahnsinn. Können Sie Ihre Erzählung nicht abkürzen? Mein Gott, was ist Therese geschehen? Sie wollten schweigen wie ein Grab. Ich verstehe Ihre Erregung. Doch sollte Ihnen die gründliche Kenntnis von Thereses Schicksal schon einige Geduld wert sein. Pardon, ich weiß mich zu bessern. Da der Graf vermögend war und von seiner ersten Frau kein Kind hatte, kehrte er nach Europa zurück, entführte das Kind und verschwand. Oh Gott. Therese eilte ihm nach. Doch er hatte seine Vorkehrungen so gut getroffen, dass sie den falschen Weg einschlug und ihn nicht mehr einholte. Damals traf ich sie in England, in einem Gasthof. Völlig verzweifelt, erschöpft und halb wahnsinnig. Ich setzte bei ihr durch, dass sie sich ausruhte und mich handeln ließ. Meine Nachforschungen führten zu einem mehr als traurigen Ergebnis. Der Graf war wieder nach Havanna zurückgekehrt und das Kind dort bei der Ankunft vor Erschöpfung gestorben. Als ich der Unglücklichen diese furchtbare Nachricht überbringen musste, war ich selbst entsetzt über die Ruhe, die sie nach außen hin zeigte. 8 Tage lang lief sie herum wie eine Tote. Als sie endlich weinen konnte, da wusste ich, sie war gerettet. Aber ich sah mich gezwungen, sie zu verlassen. Sie sagte mir, sie wolle dort bleiben, wo sie war. Ihre Notlage beunruhigte mich. Sie ließ mich in dem Glauben, ihre Mutter würde für alles sorgen und es ihr an nichts fehlen lassen. Später erst habe ich erfahren, dass dies ihrer armen Mutter finanziell überhaupt nicht möglich war. In England gab Therese Unterricht in Französisch, Zeichnen, Musik. Denn sie war begabt und hatte den Mut, ihre Fähigkeiten zu nutzen, um nicht auf das Mitleid anderer angewiesen zu sein. Ein Jahr später kehrte sie nach Frankreich zurück und ließ sich in Paris nieder, wo sie noch nie gewesen war und keiner sie kannte. Also was eine Neuigkeit für Sie, dass sie inzwischen erfolgreich, einigermaßen wohlhabend und berühmt geworden ist? So ist es, Laura. Als ich sie so antraf, erkannte ich, dass dieses so lange Zeit zerbrochene Geschöpf noch leben, lieben, leiden oder glücklich sein konnte. Tun Sie also das Ihre, mein lieber Laurent, dass sie es auch wird. Sie hat es wahrlich verdient. Und wenn Sie nicht sicher sind, dass sie durch Sie nicht wieder leiden wird, jagen Sie sich lieber noch heute Abend eine Kugel in den Kopf, aber gehen Sie nicht zu ihr zurück. Das ist alles, was ich Ihnen sagen wollte. Warten Sie, dieser Graf, lebt er eigentlich noch? Leider ja. Solchen Menschen, die andere in die Verzweiflung treiben, geht es immer gut. Und sie entrinnen allen Gefahren. Sie ziehen sich auch nicht zurück. Denn dieser Graf war doch unlängst vermessen genug, mir einen Brief für Therese zu schicken, den ich ihr vor ihren Augen übergeben habe. Und mit dem sie das gemacht hat, was er verdiente. Therese, glauben Sie kein Wort von all dem, was ich seit 2 Monaten zu Ihnen sage? Glauben Sie noch weniger, was ich behauptet habe, als Sie befürchteten, ich könnte in Sie verliebt sein? Ich bin nicht verliebt, nein, das ist es nicht. Ich liebe sie, heiß und heftig. Ich kann mit diesem Geheimnis, an dem ich ersticke und das sie nicht wahrhaben wollen, nicht mehr leben. In ihrer Seele bewahren sie einen Schatz auf und sie lächeln neben einem Unglücklichen, der verhungert und verdurstet. Warum lieben sie mich nicht? Vielleicht haben sie schon jemanden geliebt, der weniger wert war als ich. Ich tauge nicht viel, das stimmt, aber ich lebe. Ist das nicht genug? Adieu, Therese. Sie lieben mich nicht und ich liebe sie wie ein Kind. Mein Gott, was haben Sie denn? Nun weinen Sie wieder wie früher. Nichts, lass mich. Wenn jemand nach mir fragt, so sagst du, ich sei ins Theater gegangen. Ich will allein sein, ich bin krank. Mein Gott, was sagt er da? Ja. Weiß er, wie weh er mir tut? Adieu. Mein Sohn hat es mir nicht nachgerufen, als sie ihn mir entrissen. Ich hätte es gehört und ich werde es nie mehr hören. Therese, bitte sind Sie nicht böse. Was unterstehen Sie sich? Katharine! Sie war es, Therese, die mich aufgefordert hat, mich bei Ihnen zu entschuldigen. Sie weinen? Bitte, Therese, meine liebe Therese, bitte weinen Sie nicht. Ich will nur das, was Sie wollen. Wenn Sie unsere erloschene Freundschaft beweinen, schwöre ich, dass ich Sie zu neuem Leben erwecken will, ehe ich Ihnen neuen Kummer bereite. Aber sehen Sie, meine sanfte und gute Therese, meine geliebte Schwester, ich habe einfach nicht mehr die Kraft, Sie zu täuschen. Bringen Sie den Mut auf, meine Liebe hinzunehmen, wie eine traurige Entdeckung, die Sie gemacht haben. Und wie ein Übel, von dem Sie mich durch Geduld und Mitleid erlösen wollen. Ich werde mir dabei alle Mühe geben, das schwöre ich Ihnen. Aber bitte, bitte weinen Sie nicht mehr, Therese. Therese, sehen Sie es nicht selbst? Unsere geheiligte Liebe ist unlösbar. Laurent, ich habe viele Nächte nachgedacht. Ich will, was du willst, weil wir an einem Punkt angelangt sind, wo der neu zu begehende Fehler unvermeidlich nur eine Reihe bereits begangener Fehler korrigiert. Therese. Hör mich an. Entziehe mir niemals diese Hand. Niemals. Therese. Therese, niemals. Was auch geschehen mag. Bewahre so viel Anstand und Mut, nie zu vergessen, dass ich deine Freundin war, ehe ich deine Geliebte geworden bin. Nur um eines bitte ich dich. Solltest du meine Liebe satt haben, so wie du jetzt meiner Freundschaft überdrüssig bist, so denke stets daran, dass es nicht ein Augenblick der Leidenschaft war, der mich in deine Arme getrieben hat, sondern ein Gefühl, das zärtlicher und dauerhafter ist als jeder Rausch der Wollust. Laurent war in den ersten Tagen unserer Verbindung einfach großartig. Er wuchs über sich selbst hinaus. Guavengelee für meine Königin. Laurent, ich platze. Vor Glück. Ich überließ mich ganz der Freude, solche Glückseligkeit geschenkt und einer erlesenen Seele ihre ganze Größe zurückgegeben zu haben. Ich vergaß all ihre düsteren Ahnungen und lächelte darüber wie über unsinnige Träume, die ich für Wirklichkeit gehalten hatte. Ich war 10 Jahre jünger geworden, wie ein Kind, noch mehr Kind als Laurent selbst, und wusste nicht, was ich mir noch ausdenken sollte, um ihm das Leben so schön zu bereiten, dass er sich wie auf Rosen gebettet fühlte. Diese Hitze hier in der Stadt ist unerträglich. Komm, Therese, lass uns für 2 Tage aufs Land in die Wälder hinausfahren. Das war am 7. Tag. Diese unheilvolle Zahl blieb für immer fest in meinem Gedächtnis haften. Ich wüsste gern den Namen des Sterns, der über meinem Kopf steht. Er scheint mich anzuschauen. Das ist die Vega. Kennst du etwa die Namen sämtlicher Sterne? So ungefähr. So schwer ist das gar nicht. In einer Viertelstunde kennst du ebenso viele wie ich. Willst du? Nein, danke. Ich gebe Ihnen Namen nach meiner Fantasie. Da hast du recht. Ich ziehe es vor, aufs Geratewohl in den Linien herumzubummeln, die dort oben gezogen sind, und ordne die Sterne nach meinen Vorstellungen, statt den Einfällen anderer zu folgen. Doch was dich betrifft, du gehst ja lieber auf gebahnten Wegen, nicht wahr? Ich habe eben keine Flügel, um auf und davon zu fliegen. Lass dir bloß nicht einfallen, dir welche zuzulegen und mich hier zurückzulassen. Aber wir wollen gar nicht davon sprechen, uns zu verlassen. Bei diesem Wort müsste es Regen geben. Ach, wer denkt daran? Wiederhole es nicht, dein schreckliches Wort. Nein, nein. Wir wollen nicht an so etwas denken, nur nicht. Was hast du und wohin gehst du? Hier gibt es irgendwo ein ganz außergewöhnliches Echo. Und als ich das letzte Mal hier war mit der kleinen... Du legst doch keinen Wert auf ihren Namen, nicht wahr? Ja, da hatte ich große Freude daran, es von hier aus zu hören, während sie dort drüben auf dem kleinen Hügel sang. Willst du nicht etwas für mich singen? Das könnte ich jetzt gar nicht. Ich bin ein wenig außer Atem. Wenn es nur ein wenig ist, dann strengen Sie sich doch einfach an, Therese. Sie würden mir eine solche Freude machen. Sie schweigen? Tja, Sie sind eben nur ein schwaches Weib. Und außerdem glauben Sie nicht an mein Echo. Das merke ich wohl. Sie sollen es zu hören bekommen. Bleiben Sie hier. Ich werde selber dort hinaufklettern. Ich hoffe, Sie haben keine Angst, 5 Minuten allein zu bleiben. Nein, ich habe überhaupt keine Angst. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht? Wie schroff sie das sagt. Kann sie denn nicht einmal eine Woche lang glücklich sein und Vertrauen haben? Sicherlich. Ich bin hier schon mit Lebemännern und leichten Mädchen gewesen. Doch in welchen Winkel der Umgebung von Paris hätte ich sie führen sollen, wo mir keine solchen fatalen Erinnerungen gekommen wären? Warum spricht er plötzlich von Verlassen? Woher rührt bei ihm dieser Zorn? Dieser bohrende Wurm, von dem er neulich sprach? Was ist es, was sein Herz so verwundet und ihn Worte der Verwirrung und der Verwünschung ausstoßen lässt? Mein Gott, wo steckt er? Warum kann ich ihn nicht mehr erblicken? Laurent! So antworte doch, Laurent! Laurent! Therese, da bist du ja. Liebster, was ist passiert? Oh Gott, du zitterst ja. Halt mich fest, Therese. Ja. Da war ein alter Mann, der durch die Heide lief. Blass, mit zerfetzten Kleidern und im Wind wehenden Haaren. Der kam immer näher. Als er dicht vor mir stand, konnte ich sehen, dass er betrunken war. Er ging an mir vorüber, warf mir einen stumpfen, grässlichen Blick zu. Da packte mich die Angst. Und ich warf mich mit dem Gesicht zu Boden, denn dieser Mann, das war ich selbst. Ja, das war ich, mein Schreckensbild, Therese. Bitte ängstige dich nicht. Halte mich nicht für verrückt. Es war eine Vision. Das war ich selbst. 20 Jahre älter. Mit Zügen, die von Ausschweifung oder Krankheit völlig ausgehöhlt waren. Mit wirren Augen. Einem verstörten, blöden Mund. Oh mein Gott. Wird es im reiferen Alter mit mir so weit gekommen sein? Lass uns offen sein. Bitte, Laurent, das bist du unserer Liebe schuldig. Neigst du zu solchen Halluzinationen? Ja, ich kenne solche Anfälle in der Trunkenheit, aber ich war nicht betrunken. Es sei denn, trunken von Liebe in den 2 Wochen, die du mir gehörst. 2 Wochen? Nein, nicht so lange. Quäle mich nicht mit Daten. Du siehst doch, dass ich meine Sinne noch nicht alle wieder beisammen habe. Lass uns etwas laufen, dabei werde ich mich wiederholen. Aber du brauchst Ruhe. Wir wollen lieber ins Hotel zurückgehen. Also, was machen wir nun? Wir laufen in der falschen Richtung. Du willst doch nicht etwa, dass ich noch einmal über diesen verfluchten Felsen gehe? Nein, aber wir müssen uns mehr rechts halten. Ganz im Gegenteil. Am nächsten Tag dachte Laurent gar nicht mehr an diese sonderbare Krise. Ich jedoch war nach den entsetzlichen Erlebnissen des Vortages noch völlig zerschlagen, während Laurent schon neue Kraft geschöpft zu haben schien. Nachdem ich durch 2 oder 3 ähnliche Vorfälle gewarnt war, musste ich mich fragen, ob das sanfte und geregelte Leben, das ich ihm bereiten wollte, die richtige Behandlung für ihn sei. Laurent war erpicht auf Abwechslungen und unvorhergesehene Ereignisse, deshalb willigte ich trotz vieler Bedenken darin ein, mit ihm eine Italienreise anzutreten. Diese Gischt! Ich könnte mich hineinstürzen! Mit den Wirbeln verschmelzen! Ah, das ist Leben! Vorsicht, Laurent! Mir steht nicht der Sinn danach, dir bei diesem Teufelswetter nach Genua nachzuschwimmen. Oh, Therese, ich bin so glücklich! Du bist mir Wirbel genug. Und in Italien wird dich die Sonne wärmen und liebkosen. Wie ich. Wusstest du, dass ich schon als Kind von dieser Reise geträumt habe? Und da war Tizian noch ein Fremdwort für mich. Apropos Tizian, du solltest die nützliche Übung des Kopierens auch nicht verschmähen. Bitte, Therese. Keine mütterlichen Anwandlungen. Es reicht, dass sie mir damit drohen, arbeiten zu müssen. Ach, ich bin dankbar um diesen Auftrag. Wie anders sollten wir diese Reise finanzieren? Therese, verderben Sie mir nicht die Stimmung. Ich habe Geldmittel genug für uns zwei. Für ganze 3 Monate? Laurent, mein liebes Kind, Sie sind und bleiben ein Schwärmer. Ich möchte wahrlich nicht das Modell sein, das du kopierst. Diese arme, schöne Gräfin wird sich seit 200 Jahren im Himmel selbst verfluchen, ihr Bildnis in diesem trostlosen Land eingesperrt zu sehen. Und doch genießt sie hier das Privileg der Schönheit, von Meisterhand verewigt. Und sie hat immer noch Liebhaber. Jeden Tag sehe ich, wie junge Leute, die nichts von der Qualität der Malerei ahnen, völlig verzückt vor ihr stehen bleiben. Sie gleicht dir, Therese. Weißt du das? Sie hat etwas von einer Sphinx. Und deine Begeisterung für ihr geheimnisvolles Lächeln erstaunt mich nicht. Ach, das sind mir Komplimente. Hör auf damit. Ich fühle dahinter schon deinen Spott. Nein, mir ist nicht zum Lachen. Du weißt ja, dass ich schon gar nicht mehr lachen kann. Bei dir muss man ja alles ernst nehmen. Also, ich richte mich nach der Vorschrift. Hast du schon einmal bedacht, dass deine tote Gräfin es mehr als satt haben könnte, immer nur auf diese eine Art schön zu sein? Erinnern Sie sich, meine Liebe, an diese fantastische Geschichte? Ein junger Mann verliebte sich in eine Marmorstatue, die auf einem Grab lag. Das trieb ihn beinahe in den Wahnsinn, und eines Tages hob der arme Irre den Stein auf, um zu sehen, was von dieser schönen Frau im Sarkophag noch übrig geblieben war. Er fand dort, was er finden musste. Der Dummkopf. Eine Mumie. Da kam er wieder zu sich, umarmte das Skelett und sagte zu ihm: »So habe ich dich viel lieber. Wenigstens bist du etwas, das einmal gelebt hat, während ich vorher einen Stein liebte, der sich seiner selbst niemals bewusst war.« »Das verstehe ich nicht.« »Ich ebenso wenig. Doch vielleicht ist in der Liebe die Statue das, was man in seinem Kopf errichtet, und die Mumie das, was man in sein Herz anbringt.« »Laurent, wenn Sie das wirklich ernst meinen, sind Sie es dann nicht müde, eine Statue zu lieben, von der Ihnen nur eine Mumie im Herzen bleibt?« »Sieh mal an. Was für ein Wortspiel. Mein Gott. Was ist denn schon ein Wort? Mit einem Wort bringt man einen Unschuldigen an den Galgen. Ich sehe schon, bei Ihnen muss man auf der Hut sein, was man sagt. Vielleicht wäre es am klügsten, wir würden nie mehr miteinander reden.« »Du willst, dass ich arbeite? Ja, ja. Aber ich kann nicht. Ich bin nicht wie du, mit einer kleinen, stählernen Triebfeder im Gehirn geboren, bei der man nur auf einen Knopf zu drücken braucht und schon setzt die Willenskraft ein. Ich bin eben ein wirklich schöpferischer Künstler. Und ich bin zu allem und jedem unfähig, wenn ich mich langweile oder mich irgendwie nicht wohlfühle. Gibt es denn in Genua keine schönen Dinge mehr, die du dir anschauen willst? Keine guten Bücher, in denen du blättern und keine klugen Leute, mit denen du dich unterhalten könntest? Ich habe mehr als genug von den schönen Dingen. Und was die Beziehungen betrifft. Ich habe wohl Empfehlungsschreiben bei mir, von denen ich aber, wie du weißt, keinen Gebrauch machen kann. Nein, das weiß ich nicht. Und warum? Weil meine anrüchigen Freunde, wie du sie nennst, mich natürlich an Leute der hiesigen, anrüchigen Gesellschaft empfohlen haben. Ja, und? Dann mach doch deine Besuche. Ich bin ja tagsüber sowieso gezwungen, im Palast zu arbeiten. Tagsüber schmiedet man Pläne für den Abend. In jedem Land vergnügt man sich besonders abends. Wusstest du das nicht? Also gut. Geh abends hin und wieder hin, wenn es denn sein muss. Aber spiele nicht. Das ist alles, worum ich dich bitte. Und genau das. Genau das kann ich dir nicht versprechen. In der Gesellschaft widmet man sich dem Spiel oder den Frauen. Mach doch einfach, was du willst. Du überlässt mich also meinem Schicksal. Bist du des Kämpfens schon müde? Schau mal einer an, meine Liebe. Du liebst mich also nicht mehr. Nach deinem Ton zu urteilen, scheint mir, du möchtest wohl gern, dass dem so wäre. Nein. Ja. Komm, setz du dich ans Klavier und spiel einen Walzer für mich. Ich will tanzen. Alleine. Kannst du überhaupt Walzer tanzen? Ich wette, nein. Du kannst immer nur traurige Dinge tun. Wirklich? Morgen reisen wir ab. Komme, was da wolle. Hier würdest du nur verrückt werden. Vielleicht wird es woanders noch schlimmer sein, aber ich will meine Aufgabe erfüllen. Aufgabe? Was für eine Aufgabe? Demnach erfüllst du tapfer deine Pflicht. Womöglich hast du der heiligen Jungfrau gelobt, ihr deinen Geliebten zu opfern. Geh doch in die Kirche und zünde brav deine Kerzen an. Ich habe anderes im Sinn. Laurent! Sie und er. Hörspiel nach einem Roman von Georges Sand. Bearbeitung Maria Franziska Schüller. Die Rollen und ihre Darsteller: Therese, Martina Gedeck, Laurent, Roman Knischka, Dick Palmer, Bernd Hahn, Merkur, Stefan Ulrich und Katharine, Ulrike Bliefert. Technische Realisation: Herbert Kuhlmann, Benno Müller vom Hofe und Peter Hamacher. Komposition: David Graham. Regieassistenz: Tobias Schier. Regie: Angelie Backhausen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2004. Dramaturgie und Redaktion: Ursula Schregel.